4:09 haben wir es gleich. 4:09. Wunderschönen guten Morgen, meine Damen und Herren. Begrüße Sie nun recht herzlich zum Radiowecker, das gemeinsame Frühprogramm der ARD. Heute von Radio Bremen mit dabei sind in der Technik Dunja Wussuk, Karin Wichmann und Volker Hanke. Andreas Birnbaum, der Nachrichten- und Verkehrsinformationen liest. Klaus Nellhiebel, der die Musik zusammengestellt hat. Und hier am Mikrofon Holger Postler. Wie immer um diese Zeit natürlich hellwach. Mann, oh Mann, oh Mann, ich hab verpennt. Ein jeder kennt, wie man dann rennt. Der Schädel brennt, oh Mann, was ist passiert? Ich bin blamiert, mein Chef pikiert, mein Kopf vibriert. Ich hab verpennt. Mein Schädel brennt. Mann, oh Mann, oh Mann, ich hab verpennt. Hier noch im Bettchen und träume von Annettchen und habe keine Lust, mal endlich aufzustehen. Oh Mann, hab ich einen Kater, mein Chef, der macht Theater. Am besten rufe ich an und meld mich krank. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, krank. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Mann, das war eine heiße Nacht, haben eine richtig losgemacht. Keiner wollte von uns gehen, konnten nicht mehr gerade stehen. Und dann die starke Band. Mann, oh Mann, ich hab verpennt. Ich hab verpennt. Mein Schädel brennt. Mann, oh Mann, ich hab verpennt. War ein Hammer, doch jetzt kommt das Jammer. Mir ist so flau und schlecht, ich komm nicht aus der Koje. Wie kann ich nur so träg sein? Ich muss schon auf dem Weg sein. Doch ohne Münde liege ich noch da. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, da. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Mann, das war eine heiße Nacht, haben eine richtig losgemacht. Keiner wollte von uns gehen, konnten nicht mehr gerade stehen. Und dann die starke Band. Mann, oh Mann, ich hab verpennt. Ein jeder kennt, wie man dann rennt. Der Schädel brennt, oh Mann, was ist passiert? Ich bin blamiert, mein Chef pikiert, mein Kopf vibriert. Mann, das war eine heiße Nacht, haben eine richtig losgemacht. Keiner wollte von uns gehen, konnten nicht mehr gerade stehen. Und dann die starke Band. Mann, oh Mann, ich hab verpennt. Ich hab verpennt. Mein Schädel brennt. Mann, oh Mann, ich hab verpennt. Du über da. Mann, oh Mann, oh Mann, ich hab verpennt. Ich hab verpennt. Mein Schädel brennt. Mann, oh Mann, oh Mann, ich hab verpennt. immer gut verstehen. Und wenn der kalte Regen fällt, spann ich die Schirme auf. Und wenn der Tag zu Ende geht, nehm ich dich mit nach Haus. Ich hab ne Überdosis Glück in meinem Kopf. Kannst dich ändern, du bist drin, nonstop. Weiß nicht wieso, du bist drin in meinem Kopf. Ich will gleich mal wieder für Sie auf die Uhr gucken. Nicht, dass es Ihnen so geht für unseren Freund Rolli Joker aus Berlin, der da zu Anfang unseres musikalischen Blocks so friedlich vor sich hin schlummerte. Ist eine ganz akkurate Zeit, die ich Ihnen ansagen darf. Auf die Sekunde genau jetzt, 4.20 Uhr, 20 Minuten nach 4. Ja, nach Ich hab verpennt kam dann noch die zeitliche Bestimmung. Matt Bianco, Half a Minute. Und bei Fuchs, gerade eben gehört, war die Überdosis Glück angesagt. Und warum? Der Sommer ist in der Stadt so, so. Sie war's leichtes Hand, wo war mir dein Herz auf Sommer? Den Regenbogen ein, komm, wir gehen in die Stadt. Ein bisschen Wärme tauschen und den grauen Grau entkommen. Alle Welt ist unterwegs, es ist Sommer in der Stadt. Hier kommt die Nacht, unsere Nacht, es ist Sommer in der City. Der Einzel ist frei und wir sind dabei. Es ist Sommer in der Stadt. Hör die Musik, hör dieses Lied. Es ist Sommer in der City. Gehen wir dahin, tauchen wir ein.

an eine Supermarktkette in Paris und Umgebung verkauft. Das Meerwasser Aubrise ist vorerst für den Gebrauch in der Küche bestimmt. Als Franzose und Feinschmecker hat er herausgefunden, dass Fisch- und Meeresfrüchte, die in Meerwasser mit einer Prise Algenpuder zubereitet wurden, viel besser schmecken als mit Süßwasser aus der Leitung gekochte Meerestiere. Möglich erscheinen ihm auch allerdings Anwendungen für Heilbäder oder Seewasseraquarien. Das allerdings stelle ich mir etwas mühsam vor, bevor Sie da im salzigen Nass planschen können, erst mal 200 Flaschen auszuleeren. Da fährt man doch lieber gleich selber zum Strand. Ich lieg am Strand, die Sonne über mir. Neben mir liegst du und ich schwitze wie ein Tier. Playboys laufen rum, es ist so schrecklich heiß. Mein Deo hat versagt, bei mir läuft nur der Schweiß. Wow, ich will hier weg. Nur weg von diesem Fleck. Ganz rot und in zwei Stunden bin ich gar. Hey Marlene, reich mir mal die Creme. Ich bin schon ganz rot und in zwei Stunden bin ich ganz und gar. Ich träum vom Nordpol, ich wünschte es wär kalt. Doch ich muss hier braten, wie ein Hahn vom Wiener Wald. Ich gäb sogar mein Auto für nen riesen Sonnenschirm. Die Sonne knallt erbarmungslos runter auf mein Hirn. Wow, ich will hier weg. Nur weg von diesem Fleck. Hey, hey Marlene, reich mir mal die Creme. Ich bin schon ganz rot und in zwei Stunden bin ich gar. Hey Marlene, reich mir mal die Creme. Ich bin schon ganz rot und in zwei Stunden. Ich bin schon ganz rot und in zwei Stunden bin ich gar. Hey Marlene, reich mir mal die Creme. Ich bin schon ganz rot und in zwei Stunden bin ich ganz und gar. Verbrannt. Um 4.36 Uhr der Hinweis, dass keine Verkehrsmeldungen vorliegen. Susi liebt den blonden Gitarristen. Gabi liebt den jungen Mann am Bass. Beide sehr sympathisch, aber dennoch sage ich, die wären beide nichts für mich. Sich mal wieder, man müsste Klavier spielen können. Etwas anders variiert von France Gall, dann schon Eheur der Piano Player. Ich sag Ihnen, wie spät es ist, in einer halben Minute, 4.41 Uhr, 19 Minuten vor 5. Sie hören den Radiowecker, das gemeinsame Frühprogramm der ARD. Heute von Radio Bremen und jetzt Glenn Campbell. Coming over the phone.

sehe schon, es wird schon wieder eine ganz, ganz glatte Uhrzeit auf die Sekunde genau. Jetzt 4.50 Uhr, 10 Minuten vor 5. Peter Cornelius treibt mich jetzt zum Wahnsinn. Liebling, muss halt auch schwierige Menschen geben, meine ich mal. Das ist im Übrigen jetzt auch wissenschaftlich bewiesen. Der typische britische Exzentriker, der ist noch am Leben. Und so verrückt wie eh und je. Ein Forschungsteam aus Edinburgh hat mehr als 100 Exzentriker ausfindig gemacht, die sich auf Zeitungsinserate hin meldeten. Und unter ihnen war ein Mann, der seinen Hund als Direktor einer Firma einsetzte. Der friedensliebende Sonderling, der in einer Bombe unweit von Belfast wohnt. Ein Langstrecken-Dreiradfahrer sowie ein rosaroter Elefant, ja, der sich zum Spaß von Hochhäusern abseilt. Die Studie kommt zu dem Schluss, dass Exzentriker in der Regel leichte Symptome von Schizophrenie mit großer Kreativität verbinden. Sie würden selten krank und lebten länger als ihre weniger originellen Zeitgenossen. Die Gesellschaft könne durch die Exzentriker nur gewinnen. Das jedenfalls meint der Psychologe und Leiter dieser Studie, Dr. David Weeks. Denn sie erinnern uns daran, wie viel unserer eigenen Freiheit wir ohne Not aufgeben. Ja, nun kommen wir zu einem Menschen, der offensichtlich auch von einem recht großen Freiheitsdrang beseelt ist. Teddy Nelson, I like it, I'm a trucker. Sometimes on these runs I get lonely. Sometimes on this road I get down. I got a sweet little thing waiting on in room. She makes me feel like a man. A little lover. I like you. I'm a trucker. I just put out for the Lord apart. Gotta do that West Coast turn around. I turn on my sweet beautiful smokes. Gotta hit Memphis before the sun goes down. I'm pushing. Oh, I like it. I'm a trucker. Keep on, keep on trucking. Look, going yonder is a bulldog. I'm gonna take him on straight away. A man can't help but miss a mention. TV and sports, I never see. But I wouldn't give up this front seat. For here's where it's happening for me. Making a living. Yeah, I like it. I'm a trucker. Making a living. Oh, I like it. I'm a trucker. Oh, Klettert hoch. Wie lang bleibst du noch? Und dann ziehst du die Schuhe aus. Das Abteil wird zu steil und gibt dir stumm Applaus für ein hochgelegtes Bein. Steig nicht aus, ja, dem können wir uns eigentlich nur anschließen, aber es liegt natürlich wie immer an Ihrer Landesrundfunkanstalt. Wie lange sie bei uns bleibt, ich denke aber ein paar Minuten wird die ARD-Familie noch zusammen sein. Das war die erste Stunde Radiowecker, das gemeinsame Frühprogramm der ARD. Heute von Radio Bremen, ab 5:05 Uhr mehr von uns.